Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. We ask in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It's a wonderful testimony we heard from Alamunde. Ein wunderbares Zeugnis, was wir vom Alamunde gehört haben. As he was sharing his faith with those young kids in Starmania. Wir sehen Glauben bei Starmania den jungen Leuten weitergeben. And we want to continue with this theme, 2 Kings chapter 6. Wir wollen mit diesem Thema fortfahren, 2. Könige Kapitel 6. Assyria is besieging Samaria. Assyrien belagert Samarien. The king of Aram. Der König von Aram, Ben-Hadad in verse 24, der Ben-Hadad in Kapitel 24, actually is besieging Samaria. Belagert Samaria. And it's so bad. Es ist so schlimm oder so ernst. You have to pay 2 ounces of silver. Man muss jetzt ungefähr so 50 Gramm Silber muss man hinlegen. To buy a cup of dove dung. Um für einen Taubendreck zu bezahlen. One cup of dove dung. To eat. Also das heißt für einen Taubendreck kostet schon fast 50 bis 60 Gramm Silber. And it's so bad. And so I mean, people probably were scraping it off the roof and everywhere, you know. Just und die Leute, die kratzen sogar jetzt schon von ihrem Dach was runter, dass sie and, noch irgendwas Essbares haben. A donkey's head. Der Kopf eines Esels. Cost a kilo of silver. Kostet 1 Kilo Silber. And a donkey's head is the most disgusting thing das ist to eat. Eigentlich das Ekligste, was man sich vorstellen especially kann. For a Jew. Für einen Juden auch überhaupt. And this was the situation. Und das war die Situation. Suddenly, plötzlich Elisha begins to speak in chapter 7. Fängt Elisa zu sprechen an im Kapitel 7. Then Elisha said, listen to the word of the Lord. Hört das Wort des Herrn. Thus says the Lord, tomorrow about this time a measure of fine flour shall be sold for a shekel. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Shekel verkauft werden. And 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Und 2 Maß Gerste für einen Shekel im Tor von Samaria. So if you compare, you have 28 cups of fine flour for 1 shekel. Du hast jetzt für einen Shekel hier 28 Schalen von feinem Mehl. And it would cost you 140 shekels for 28 cups of pigeon dung. Beziehungsweise, aber andererseits würdest du 140 Shekel bezahlen müssen für einen Taubendreck. The day before. Einen Tag davor. Imagine that, pigeon dung. Also das ist wirklich Taubendreck. And this is what he says, tomorrow about this time. Morgen zur gleichen Zeit. Vers 2. And the royal officer on whose hand the king was leaning answered the man of God and said. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte. Behold, if the Lord should make windows in heaven, could this thing be? Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Then he said. Dann sagte er, behold, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Siehe, du wirst etwas mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why do we sit here until we die? Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? If we say we will enter the city, then the famine is in the city, and we shall die there. Wenn wir sagen, lass uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht da die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. And if we sit here, we shall die also. Wenn wir aber hier bleiben, werden now, wir auch sterben. Now therefore come and let us go over to the camp of the Arameans. So kommt nun und lasst uns ins Heer Arams überlaufen. If they spare us, we shall live. Wenn sie uns im Leben lassen, dann leben wir weiter. If they kill us, we shall but die. Wenn sie uns töten, dann sterben wir. So they arose at twilight to go to the camp of the Arameans. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. And when they came out of the outskirts of the camp, or out to the outskirts of the camp, behold, there was no one there. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war aber kein Mensch da. The Lord had caused the army of the Arameans to hear a sound of chariots. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. The sound of horses, even the sound of a great army. Richtig, ja. It's a sound, maybe something like this. I got this. Ich habe hier das vorbereitet. Maybe it was like this. Vielleicht hat es sich das so angehört. Kind of like this. Thank you. Without the music, of course. Ohne der Musik. Anybody know where it's from? Yeah, the Gladiator. Okay. It's just something what they heard, something like irgend this. Irgend sowas haben sie gehört. Without, without the music. Maybe with the music, who knows. Vielleicht auch mit der Musik. So, verse 7. Vers 7. Therefore they arose and fled in the twilight. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. And left their tents and their horses and their donkeys, even the camp, just as it was, and fled for their life. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager so wie es war und waren um ihr Leben geflohen. I mean, they were so scared. Die waren so in Panik. They thought the armies were right over them. Die haben die Armeen direkt über sich gesehen. And they were anticipating attack in the morning. Und haben den Angriff im frühen Morgen erwartet. So let's just leave the armies right there and let's just tiptoe out of here. Verlassen wir die Armee auf Zehenspitzen und so schnell wie and möglich. And everybody just starts tiptoeing out of their tents and starts to run through the forest and away. Jeder verlässt auf Zehenspitzen seine Zelte und sie sind weg, bis das Morgengrauen da ist. Not even the watchmen from the walls knew anything was happening. Auch die Wächter haben das nicht gesehen. So verse 8, when these lepers came to the outskirt of the camp, they entered one tent and ate and drank. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. And carried from there silver and gold and clothes and went and hid them. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. And they returned and entered another tent. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes and Zelt. And carried from there also. Und sie nahmen auch von dort and etwas went mit, and hid them. Gingen hin und versteckten es. Verse 9 is our key verse. Schlüsselvers. Then they said to one another, dann sagten sie einer zum anderen, we are not doing right. Wir tun nicht recht. This day is a day of good news. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. But we are keeping silent. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird. And that's our point tonight. So wird uns Schuld treffen. This is a day of good news. Das ist ein Tag guter Neuigkeit. We were the lepers. Wir sind diese Aussätzigen. We were the ones who said, what does it matter if we live or die? I mean, wir waren doch so, die wir sagten, was ist, das macht ja schon einen Unterschied, ob wir leben oder sterben. Life seems to be so senseless. Das Leben ist so sinnlos. Maybe for many of us. Für viele von probably uns. For all of us who became Christians. Manche, vielleicht für alle von uns, I mean, nobody Christen becomes wurden a Christian who doesn't come to the end and say, niemand wird ein Christ, bevor er an ein Ende gelangt. This living for this life is not worth it. Und erkennt, dass in diesem Leben eigentlich keinen Sinn just, it's not fair. Es ist nicht gerecht, es ist nicht plus fair. It's short. Und kurz auch noch. And there's life after death. Aber da ist Leben nach dem so Tod. They make this decision. So entschieden sie sich. And they go over to the enemy. Gehen zum Feind. Kind of a little bit speaks of what it was like when we went over to the church. Right? So wie wir in zur Gemeinde gegangen sind. Like for some people coming over to God is like coming to the enemy. Für manche Leute kommt es so vor, wenn sie jetzt zu Gott gehen, wie wenn sie zum Feind kommen. You know, next week it's going to be like some people coming to the over to the Arameans, you know? Vielleicht nächste Woche werden einige zu den Aramäern hinübergehen. They're going to be coming in the door like und kommen rein. Wow. Wow, where am I going? Where are wo you taking me? Wo nimmst du mich hin? It's going to be fine. It's going to be a lot different than you ever imagined. Ganz anders als du es dir vorgestellt hast. And suddenly you realize that God has done a great miracle. Und plötzlich siehst du, dass Gott ein großes Wunder getan hat. And this miracle was more than anyone could imagine. Und dieses Wunder war größer als es je vorstellbar war. It was too good to be true. Even the king of Israel doesn't believe it. Zu schön um wahr zu sein. Ja, selbst der König Israels glaubt es nicht. And when the lepers report it to the king, he doesn't believe it. Und die Aussätzigen sagen das dem König, aber das ist nützt nichts. He says, no, the king of Aram has set a trap for us. Nein, der König Arams hat eine Falle für uns hereingerichtet. Why would he just leave? Warum würde er einfach weg? No, they're hiding in the forest. Die verstecken sich einfach. Oh, I'm too smart for this. Nein, we're not going zu, out there. No da bin way. Ich zu gescheit. Das darauf falle ich nicht rein. And his servants are like, doch die Diener sagten, we're not going out. Wir gingen nicht hinaus. No. Nein, nein. I'm not that stupid. So dumm bin ich doch nicht. What if they're not there? Was ist, wenn sie nicht da sind? They're there, don't worry. Sie sind da, keine Sorge. What if they're not? Aber was ist, wenn sie es nicht? They're there. Die sind dort. King. König. Can we send a couple spies out there and just take a look? Schauen wir doch einmal, schicken wir ein paar Kundschafter aus. Okay, just to prove a point. Gut, okay. Send some spies okay, out there. Ein paar Kundschafter können wir riskieren. Take a chariot and send a couple guys out ja, there. Ja, schickt sie raus halt mit einem two horses. Streitwagen und they zwei Pferden. Go out there and everybody's gone. Und sie sehen, dass there's alle wirklich nobody weg sind. There. Da ist wirklich niemand it dort. Is a miracle of miracles. Ein Wunder der Wunder. And the beautiful thing is, das Schöne ist, that these four lepers didn't keep silent. Die vier Aussätzigen hielten das nicht für sich. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, the story is going to haunt some of us a little bit. Wird uns diese Geschichte ein bisschen verfolgen. Not in a way of condemnation, nicht just in im a way Sinne of sadness. Einer Verdammung, sondern einer Traurigkeit. Because this is the day of good news. Weil das jetzt ist die Zeit der guten Nachricht. God has done the miracle of miracles. Gott hat das Wunder aller Wunder getan. He has sent his son, schickte seinen who Sohn, became a man, der Mensch wurde. He died on a cross, starb auf dem and Kreuz. And he paid for the sins of the whole world. Und zahlte für die Sünde der gesamten Welt. And now heaven is a free gift from God. Und jetzt ist der Himmel ein freies Geschenk. To whosoever will may come. Zu jedem, der auch immer kommen möchte, der möge auch kommen. And God desires all men to come to repentance. Und Gott möchte, dass alle umkehren und zu ihm what kommen. A day. Was für ein Tag. What good news. Was für gute Nachricht. But many of us are keeping silent. Doch viele bleiben still. Right? And look what it says. If we wait until morning light, wenn wir bis zum Morgen warten, punishment will overtake us. Wird uns die Schuld treffen. You know, if we wait until the Lord comes back, wenn wir erst warten, bis der Herr zurückkommt, consequences will overtake us. Werden die Konsequenzen uns überholen. We will stand at the bema seat of Christ. Wir stehen am Richterstuhl Christi. We will be there in heaven. Im Himmel. And there'll be a cry from our heart. Ein Schrei Aufschrei aus unserem Herzen wird verfolgt. Wenn ich nur den Mund aufgemacht hätte. Wir sind jetzt so sicher. Jetzt sehe ich es mit dem Auge. Warum habe ich nicht meinen Mund geöffnet? Ich wusste, dass es kommen wird. Und ich glaubte es im Herzen. Ich war wiedergeboren. Ich wusste alles über den Thron der Gnade. Über Jesajas Vision. Heilig, heilig, heilig ist I had taken revelations in Bible college. Ich habe mir die Offenbarungsklasse angehört in der I knew these things were real. Ich wusste, dass das auch stimmt. And yet I kept silent. Doch blieb ich ruhig. And I'll give you three reasons why we keep silent. Und ich gebe euch drei Gründe heute Abend, warum wir trotzdem schweigen. First one erstens, is we get discouraged. Entmutigung. We have told people before about the Lord. Wir haben Leuten über den Herrn erzählt. And they didn't listen. Und sie hörten nicht. But we had so much zeal, we told another person. Wir hatten es der nächsten erzählt. But they didn't listen. Die hat es auch missachtet. And we told another person. Und der nächsten Person. When I first got saved, I told so many people about the Lord. Bei meiner Rettung erzählte ich das so vielen. Five of my friends made a profession. Fünf meiner Freunde hatten ein Bekenntnis. But none of them followed through. Trotzdem hat keiner zum Ende except durchgefolgt, one. Bloß einer. 2 years later, Pastor Matt came to the Lord. 2 Jahre später kam Pastor Matt zum Herrn. And I was a bit discouraged. Ich war ein bisschen entmutigt. Because everywhere I went, I told everyone about the Lord. Denn ich habe jeden, den ich nur traf, über den Herrn erzählt. I drove a van. Ich habe einen Bus gefahren. To deliver products. Und ich habe damit eben Ware geliefert. And if somebody was hitchhiking the other way, I turned around and took them 2 kilometers just to witness to them. Und wenn ich einen Autostopper sah in die andere Richtung, dann drehte ich extra für den um, brachte den 2 Kilometer weiter, um ihm nur davon zu erzählen. I had material. Ich hatte das Unterlagenmaterial. Ich habe sie zum Frühstück eingeladen. Ich tat alles, um Christus bei ihm weiterzugeben. But after a while, doch nach einer Weile. Because of a lack of response, you begin to get discouraged. Wegen mangelhafter Reaktion wird man entmutigt. I talked to a professional fisherman and deer hunter in Maine when I was there. Ich habe mit einem professionellen Fischer und auch Jäger in Maine gesprochen. He's a biologist and he trains hunters and fishermen. Er ist ein Experte in Biologie und er lehrt auch Lehrer und Fischer. And he said to me, I'll tell you what the key to fishing is. Ich sage euch, was eigentlich das Geheimnis beim Fischen ist. He said that you know eventually you'll catch a fish. Dass du weißt, dass du irgendwann einmal einen Fisch fangen wirst. It's as simple as that. So einfach. He says I will go hunting 25 times. Ich gehe 25 Mal auf die Jagd. And know that only one time. Und weiß, dass ich nur einmal. Will I get my whatever. What I'm hunting for. Werde ich die Beute haben. I go fishing. Ich gehe fischen. I already know. Ich weiß. That most of the time I go, I will catch nothing. Das, die meisten Male, wenn ich gehe, werde ich nichts erwischen. But fishing becomes an addiction. Doch das Fischen wird irgendwie zur Sucht. Because when you catch that one, wenn du diesen einen erwischt, you never forget it. Das vergisst du nie. We went to Bratislava. I went there about 400 times. Ich bin geschätzte 400 Mal nach Bratislava gefahren. In the last 18 years. Innerhalb der letzten 18 Jahre. We have done evangelism on the street. Wir haben dort auf der Straße evangelisiert. And we had started a small church. Haben dort eine kleine Gemeinde gegründet. Gave it to someone else. Übergaben es. The church doesn't exist now. Die Gemeinde existiert nicht mehr. But we all make bad decisions sometimes. Doch alle von uns machen auch fehlerhafte Entscheidungen. As I look back, und wenn ich zurückschaue, I can be discouraged. Im Rückblick könnte ich entmutigt sein. But if you look at Linda, aber wenn du die Linda please anschaust, stand. Bitte steh. She is the fruit of that. Sie ist die Frucht davon. Is anybody discouraged tonight? Ist jemand entmutigt heute? Nobody. Would we do it again? Würden wir es noch einmal tun? We sure would. Ja, würden wir. And then there's George and Tanya. Und George und Georg who are dear friends of ours and part of this church. Liebe Freunde von uns, Teil von dieser Gemeinde. Right? When we get the fish, wenn wir den Fisch erwischen, right? We are encouraged. Dann sind wir ermutigt. We are discouraged because we somehow feel we want to catch a fish every time or every other time. Wir sind so entmutigt, weil wir glauben, dass wir jedes oder zumindest jedes zweite Mal was fangen wollen. We were going to the Kärntnerstraße 4 times a week. Wir gingen viermal die Woche auf die Kärntnerstraße. From April to September. April bis September. And I said to the Lord, und ich sagte dem Herrn, I would be happy if 10 people came to the Lord. Ich wäre froh, wenn 10 Leute zum Herrn kämen dadurch. The next year I said if 5 people came to the Lord. Nächstes Jahr habe ich 5 Leute gesagt. Then I said if 3 people came to the Lord. Dann sagte ich 3 im nächsten. If one person eine Person, also eine came Person to the Lord every 2 years, I'd be happy. Alle zwei Jahre. Every 3 years. Alle 3. Every 4 years. Alle 4 Jahre. But when that one person comes to the Lord. Doch wenn diese eine Person zum Herrn kommt. It makes all the difference. Das macht den Unterschied. Don't be discouraged. Seid nicht entmutigt. When I was a little boy, I used to go fishing. Als kleiner Junge bin ich fischen gegangen. In a private pond. In einem kleinen Teich. Also das war ein hunter's pond, you know. Das ist ein Teich, das eigentlich einem Jäger gehört hat. Club, but we used to go down there anyway. Es war eigentlich ein Club, also nicht zugänglich. You know, when they came, you had to stay on the other side of the lake so you could run, you know. Also es musste nur von einer Seite des Ufers konnte man dazu, dass man weglaufen konnte. Also wenn man dann schon was hört, einen Lärm hört, dass man schnell wegkommt. Into the woods and through the forest and home. In den Wald und heim. I had this lure. You know the lures? Du hast praktisch dann diese Köder. It's a plastic frog. Ein Blinker. So ein Blinker. And I had this plastic frog and so, I used to, it was a metal wooden frog. Es war eigentlich ein metallener Frosch. It had to work. Das musste funktionieren. So much noise in the water. Das hat so viel Lärm im Wasser gemacht. Every fish in the lake knew it was there. Jeder Fisch im See wusste, dass es da war. For like 15 years, it never caught one single fish. Sie haben nicht 15 Jahre lang nicht einmal einen Fisch gefangen. Then, I bought this fishing magazine. Dann habe ich so ein Fischermagazin gekauft. And this lure was called the Jitterbug. Diese Blinker, das ist eben genannt, also diese Wanze da. It had like a mouth and it kind of hopped over the water like this, you know. Ist irgendwie so übers Wasser gesprungen. And it said this in the book. It said, if you have a jitterbug. Und das steht eben, wenn du eben diesen Köder hast. That is an imitation of a frog. Das imitiert einen Frosch. But remember, erinner dich, fish do not eat frogs that are moving. Fische stürzen sich nicht auf Frösche, die sich bewegen. So let your jitterbug sit. Lass es still sitzen. I went down to the lake. This is the truth. Das ist die Wahrheit. Ich ging zurück zu diesem See. Put the jitterbug back on after all these years. Also ich habe diesen künstlichen Köter wieder da drauf gegeben, all diesen Jahren. Start to reel it in. Und hab's aufgewickelt, zurückgespult. Stopped it. Hab's angehalten. Boom! I caught the biggest fish I ever caught. Ich habe den größten Fisch gefangen, den on the first cast. Beim ersten Wurf. I was like, oh. Ich war total fertig. I pulled it and I said, wow! Ich habe dann gesagt, wow, it works! Es funktioniert. I just didn't know how it works. Ich wusste nicht, wie es funktioniert. Reel it in. Hab's wieder reingespült. Boom! Und schon wieder. Another one. Der nächste. The second biggest fish I ever caught. Zweitgrößte Fisch. I'm reeling. I got five. Ich hab fünf. The five biggest fish I ever caught in that lake, I caught on the same day. Die fünf größten Fische überhaupt an einem selben Tag. Right after another. Gleich one, two, three, four, einer five. Had so many, I was afraid I couldn't run away from those people if they found me. Ich konnte nicht mehr flüchten, schnell genug. So groß war die Beute. Sometimes we're doing the right, we have the right tool, but we don't know how to use it. Manchmal haben wir das richtige Werkzeug, aber wir wissen nicht, wie wir es verwenden sollen. We get discouraged. Wir werden entmutigt. But don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. Let's pray for wisdom. Bete für Weisheit. Be wise as a serpent. Weise wie eine Schlange. Gentle as a dove. Sanft wie eine Taube. Number two, we get distracted. Zweitens abgelenkt. From soul winning. Abgelenkt vom Seelengewinn. We've been discouraged because our parents have rejected us or our sister entmutigt, or our neighbors. Entmutigt, weil vielleicht uns in der Familie wer abgelehnt hat oder Nachbarn. Then we get distracted. Dann werden wir abgelenkt. By the cares of the world. Durch die Sorgen der There's Welt. Just so many things to do. Da sind so viele Dinge zu erledigen. That we don't recognize opportunities that the Lord brings to us. Dass wir Gelegenheiten, die uns der Herr bringt, einfach übersehen. The cares of the world. Die Sorge der Welt. Opportunity after opportunity were there. Eine Gelegenheit nach der anderen. But we didn't recognize them. Aber wir übersahen sie. We were just too busy. Wir waren zu beschäftigt. One day I went to Shopping City. Einmal bin ich in die Shopping City. And I had this T-shirt said. Da trug ich ein T-Shirt mit folgender Aufschrift. Jesus is life. Jesus ist Leben. And the rest is tennis. Der Rest ist Tennis. And I had this big shirt and I just was like witnessing, you know? Ich hatte dieses Hemd und habe da eben jemanden gepredigt. Just kind of held my stomach in as long as I could. Ich habe den Bauch eingezogen, solange ich konnte. Everyone was looking at me. Jeder sah mich an. Everyone looked at that shirt like the Jeder double take. Jeder sah auf dieses Hemd. And I was just walking around like this. Und ich bin so herummarschiert. Jesus Christ is life. Jesus Christus ist Leben. The rest is tennis. Der Rest ist Tennis. Sticking my pecs out like. Ja, ich habe das rausgestreckt. These are pecs, pectoral muscles. Das right? heißt praktisch die Brustmuskeln. Just walking, and people are doing the triple take like. Und die Leute, die haben da dreimal hinschauen müssen. Like, wow, that guy's weird. Der ist komisch. He believes in Jesus. Der glaubt an Jesus. Or is he weird? Oder ist er verrückt? Number three. Drittens. We get embarrassed. Wir schämen uns. Es ist uns peinlich. Yeah, we're ashamed. We get embarrassed. Es ist uns peinlich. What does embarrassment mean? Was bedeutet peinlich? It means like something private that I want to be private is exposed. Etwas, was ich für mich behalten will, ist jetzt auf einmal da exponiert. Can you remember the most embarrassing moment of your life? Erinnert euch vielleicht an den peinlichsten Moment eures Lebens. Before I tell you one of mine, bevor ich euch einen von mir erzähle, I'll tell you someone else's. Werde ich dir den von jemand anderem erzählen. Ja. I was watching this TV show one time, a long time ago. Bei so einer TV-Show mal. And I don't watch TV, but it was on for some reason then. Damals war das zufällig an. And, I don't watch these kind of programs. Eingeschaltet, aber diese Programme schaue ich normalerweise eigentlich nicht an. Anyway, it was one of those marriage shows, you know. Und das war so We über ask the person the other question. Ja, wo jemand, like, the husbands go out, you know, and the wives are asked the question. Die Männer gehen jetzt weg und die Frauen werden jetzt so gefragt. So the question was, what does your wife do? Die Frage war, was macht deine Frau? At home. Daheim, that completely irritates you. Das dich komplett irritiert. So the men go out and they come back in. Und der Mann geht raus und dann wieder rein. And this one woman looks at her husband. Eine Frau schaut ihren Mann an. And it's her turn. Und jetzt ist sie dran. And she's looking at him. Sie schaut ihn an. And she says, "You did not say what I think you said." Du hast nicht das gesagt, was ich glaube, dass du you gesagt hast. You better not have said what I think you may have said. Es ist besser für dich, du hättest They're das nicht gesagt, was ich jetzt annehme, was you du know, gesagt hast. And then she says, dann sagt sie, when I burn the food, wenn ich das Essen anbrennen the man lasse, says, no! Der Mann sagt, nein! When you chew your toenails watching TV, wenn du an deinen Zehennägeln knabberst beim Fernsehschauen, chew your toenails while you're watching TV, wenn du an deinen Zehennägeln nagst beim Fernsehen, she went, I'll kill you! Und sie sagte, ich bring dich and um. The whole crowd went, oh man! Und alle waren angeekelt. Ekelig. And they're probably divorced by now. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt, die sind zuletzt geschieden auf anderen Planeten. Well, now I'll tell you mine. Jetzt werde ich euch meinen sagen. One time, I was in Springfield, the song leader. Ich war der Gesangsführer in Springfield, Massachusetts. And, it was I sang led Sunday night and Thursday night service. Ich habe Sonntag und Donnerstagabend Gesangs geführt. Just me and my guitar, that's it. Ich und die Gitarre. It was like 200 people. 200 Leute. Both nights, you know. Beide Abende. But the Sunday morning was the big service. Aber Sonntagmorgen, da war der große like 400 Gottesdienst. People, you know? 400 Leute. And I was asked to do the song leading for the first time on Sunday morning. Und ich wurde gebeten, eben am Sonntagmorgen vor 400 Leuten Gesang zu führen. Wow, I'm moving up in the world. Ah, oh ja, jetzt ich werde befördert hier. 23 years old. 23. Song leading Sunday morning. Gesangsführen in der Früh am Sonntag. This is my big chance. Das ist meine Chance. Wow, I was pumped. Ich war wirklich aufgebaut. My best suit on. Den besten Anzug habe ich angezogen. And there's all the people, you know. Und die Leute sind schon da. It's time to get up on the stage and kind es of tune Zeit, the guitar. Auf die Bühne zu gehen und die Gitarre abzustimmen. Act like you're relaxed, but you're nervous, you know. Und so tun, als ob man entspannt wäre, aber man ist völlig nervös und just aufgeregt. Kind of adjust, you know, you adjust the microphone. Du tust es mit am Mikrofon rumfummeln und stellst alles ein und and you get everything ready, you know. Ja, und schaust das alles wirklich. All the young kids are looking at you and all die jungen Burschen und Mädchen schauen auf dich und just getting everything just right and und das alles auch wirklich perfekt ist. I put my guitar on and dann kommt die Gitarre. I'm tuning it. Und ich tue sie stimmen. People are watching me. Everyone's kind of jeder schaut mich zu. Jeder beobachtet this mich. This is my moment. We're going to start in about 2 minutes. In 2 Minuten geht's los. Jetzt ist die Chance des Lebens. And as I'm standing there like this, und während ich my guitar, das stehe und an meiner Gitarre herum, this guy comes walking up. Da kommt jemand. And I can see him out of my eye walking. So ich sehe ihn. The chapel is 3 times bigger than this one, right? Diese Halle ist dort dreimal so größer wie and die hier gewesen. Und da kommt jemand right auf mich zielstrebig. Kommt jemand auf like mich zu. Right to me. Direkt auf mich hin. And he's got this newspaper in his hand. Und hat hier ein Zeitungspapier in der Hand. What are you doing? Was machst du? You're ruining my moment. Du machst jetzt diesen entscheidenden Moment kaputt. And he opens up the newspaper. Öffnet das Zeitungspapier. And he says, Rob. Er sagt, Rob. Look what it says in here. Schau, was hier drinnen steht. And then he says, your zipper's open, man. Hier steht, dass dein Reißverschluss it's like ist. Wide open. Zip it ja, now. Ganz weit offen. Ganz weit offen ist er. He says, I got you covered. Ja, ich hab dich jetzt bedeckt. Ich hab dich jetzt abgedeckt. Ich hab dich abgeschirmt. Like, oh my gosh! Oh Gott! I said, did you see me the whole time? Hast du mich die ganze Zeit? Oh yeah, man, you can see it from the back. Ja, ich hab's sehen können von der letzten Reihe, hab ich sehen können, ja. Oh man, I was so small. Ja, I was so embarrassed. Ich war so klein. That was und like ich war the most embarrassing. So, war I so mean, peinlich. It wasn't just down, it was like open, you know? Ich meine, es war nicht nur unten, es war offen. Like, ja, und my big moment was just a flop. Ja, und es war wirklich ganz peinlich, war das. Now think of this for a moment. Denkt einen Moment drüber nach. Is it justifiable? Kann man das rechtfertigen? That we get embarrassed. Dass wir uns schämen. When someone we know shares their faith. Wenn jemand, den wir kennen, seinen Glauben. Like embarrassment means someone knows what I didn't want them to know or see. Peinlich, jemand weiß etwas, was ich nicht will, eigentlich, dass der weiß oder sieht. And maybe you're with someone in your family and they start to share Christ. Vielleicht bist du jetzt mit jemandem in der Familie zusammen und jemand gibt ein Zeugnis. And you're like, oh man, und du denkst, not oh now. Nein, nicht jetzt. Do you know who that is? Weißt du, wer das ist? Those are my friends from school. Das sind meine Schulfreunde. Oh man, oh, Dad, Gott. Don't do this. Oh Vati, mach das oh, nicht. Oh man, come on. Bitte, bitte. We get embarrassed. Und ich bin dann wirklich dann sometimes ist es mir it can be justifiable. Manchmal vielleicht sogar rechtfertigbar. If they are as wise as a dove, wenn die weise wie Schlangen sind and as gentle as a serpent, und tatsächlich sanft wie die Tauben. Schlange. Oder weise wie die Schlangen, sanft wie die Tauben. Ja. The other way. Umgekehrt. Na, weise wie die Schlangen. Also, oder sanft wie die Tauben, weise wie die Schlangen. Right. Genau. Okay. He's not getting it. Oh, let's say it one more time. Give him a big hand. That was a good job. All right. We get embarrassed. Ja, und du bist dann, das ist dir peinlich. Because actually, weil eigentlich, they are as wise as a dove. Weil die sind dann weise wie die Tauben. And meek as a serpent. Und sanft wie die Schlangen. Right. Okay. And then we have room, we have reason to be embarrassed. Und dann haben wir, dann ist leider auch eine peinliche Situation but da. But over and over the Apostle Paul, especially in 2 Timothy. Doch immer wieder speziell im 2. Timotheus. He says, "Don't be ashamed of the gospel." Sagt der Paulus dem Timotheus, schäm dich nicht des Evangeliums. Don't be ashamed of my chains. Schäm dich nicht meiner Ketten. And I'll just close with one verse. Ich schließe hier mit einem Vers, um euch zu ermutigen. For next week. Für das nächste Mal. Don't be ashamed to speak with someone. Schäm dich nicht, mit jemandem zu sprechen. It says in Hebrews chapter 12. In Hebräer Kapitel 12. It says verse 2, fixing our eyes on Jesus. Indem wir unsere Augen richten auf Jesus. The author and perfecter of faith. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. And here's our point tonight. Hier ist unser Punkt. Who for the joy set before him endured the cross. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Despise the shame. Diese Schande nicht achtete. Look down on it. Hat sie als gering geschätzt. Jesus hung there naked. Jesus hing da nackt. You could see his private parts. Ja, sogar seine Geschlechtsteile. And they say when men are crucified, they urinate right off the cross. Und dann, wenn Männer gekreuzigt werden, dann urinieren sie direkt all vom Kreuz. All the fluids come out. Weil die Körperflüssigkeit from alle the back and the front. Von hinten, von vorne. What a disgusting humiliation. Was für eine Erniedrigung. And you know what? He never wavered. Er wankte nicht. Because of the joy set before him, wegen der Freude, die vor ihm war. He endured the cross. Hat er das Kreuz erduldet. And he looked down on it. Und er sah eigentlich herunter auf and das. When we share with a neighbor, und wenn wir einem Nachbarn when was we invite erzählen, him to come, wenn wir ihn einladen, don't worry about that. Mach dir keine Sorgen. Don't be embarrassed. Schäme dich nicht. Don't be ashamed of the gospel. Schäm dich nicht des Evangeliums. Römer 1:16. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Ich schäme mich nicht um das Evangelium. For it is the power of God unto salvation. Es ist Gottes Macht zur Errettung. For everyone who believes. Denn jeder, der glaubt. And we'll close with this. Für jeden, der glaubt. There's no one that I know. Da ist niemand, den ich kenne. That has ever been saved. Der je gerettet worden ist. That did not hear the gospel. Der nicht das Evangelium gehört hat. From someone else. Von jemandem anderen. Some people have gotten saved by opening up a Bible. Manche Leute wurden gerettet, indem sie eine Bibel öffneten. But most people doch die allermeisten werden errettet. Because someone else has opened their mouth. Weil jemand seinen Mund geöffnet hat. And that's what next week is all about. Und darum geht es nächste Woche. If you're discouraged as a soul winner, wenn du als Seelengewinner entmutigt bist, if you've been distracted by the world, wurdest du abgelenkt von deinen weltlichen Sorgen? If it's a little bit of embarrassment to you in your social circle, ist es in deinem gesellschaftlichen Umfeld ein bisschen peinlich? Because people will think you're in a sect. Weil Leute glauben, du gehörst einer Sekte. Next week is that's what next week is all about. Darum handelt es sich in nächster Woche. We're going to have two services, Sunday morning, Sunday night. Wir haben zwei Gottesdienste, morgens, so, abends. There'll be enough room for everybody. Da wird genug Gelegenheit sein für and jeden. And by the way, we're übrigens already looking into new property to. For a new building. Wir schauen uns nach einem neuen Grundstück. Das ist hier schon wie in einer Sardinenschachtel. And my goal is that we have four services on Sunday. Also mein Ziel ist es, sogar vier Sonntagsgottesdienste and then zu we haben. Move out of here. Und dann gehen wir raus von hier. Building that can seat 1,000 in service. Wo wir ein Gebäude haben, wo vielleicht 1,000 zum Gottesdienst we're looking kommen. Into that already. Und wir schauen da jetzt so, schon. This is good news. Das ist gute and Nachricht. I appreciate the fact that you don't mind being sardines for a little while. Und ich schätze es sehr, dass ihr euch nicht hier zu sehr zusammengedrängt fühlt hier. Sometime in 2004 we're going to go to two services on Sunday. Wir werden dann im Jahr 2004 werden wir öfter zwei Gottesdienste haben. We're going to have it every week. Dann jede Woche. Every week. Jede Woche. And then three services. Dann drei Gottesdienste. And then we'll go to four services. Dann vielleicht vier. And then we'll purchase a building. Dann kaufen wir ein Gebäude. We'll talk about that at the Agape. Das werden wir beim Agape dann weiter But besprechen. Don't be embarrassed. Sei nicht entmutigt. Oder sei nicht, schäm dich nicht, besser gesagt. It says this in the book of Hebrews, and I'll close. Es steht im Buch der Hebräer auch Folgendes. The Lord is not ashamed der Herr schämt sich nicht, to call us his brothers. Uns als seine Brüder zu bezeichnen. And God the Father is not ashamed to call us his people. Und Gott, der Vater, schämt sich nicht unseretwegen als seine Leute. Have you ever been with somebody who's been ashamed of somebody that's with you? Wart ihr mit jemandem schon, der sich mit jemandem für jemanden geschämt hat? You know, like some people are maybe ashamed a teenager to go to the billa with their mother or something. Vielleicht ist ein Teenager, ist es peinlich, mit seinen Elternteilen zum Billa zu. Come on, Mom, don't go to the billa. Komm, Mutti, geh nicht zum Billa. My friends might see me. Meine Freunde sehen mich. Grandma, why don't you stay home right now? Großmutti, bleib zu Hause. And then you see the people who are not ashamed. Und dann siehst du die Leute, die sich nicht schämen. This is my grandmother. Das ist meine Großmutter. I love Mom. Well, I mean. He doesn't even look like my grandmother. Er schaut gar nicht aus wie meine Großmutter. You know what I'm saying though? There's an embarrassment that doesn't have to be there. Da ist eine falsche Sinn der Peinlichkeit. If God is not ashamed Gott sich of us, nicht unserer wegen schämt, surely we should not be ashamed. Sollten wir uns sicherlich nicht seinetwegen schämen. Amen. Amen. So pray with me that we have Bitte two full services next week. Beten wir, dass wir wirklich zweimal ein volles Haus hier with haben. A lot of new people. Zwei gefüllte Gottesdienste mit vielen neuen for the Leuten. Sake. Um des Gottes, des Königreichs Because willen. Some, one day we'll be standing before his throne. Und eines Tages stehen wir vor seinem Thron. And we'll be glad we were not silent. Und werden so glücklich sein, dass wir nicht geschwiegen haben. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight, wir danken dir heute Abend, that you are not ashamed of us. Dass du dich unseretwegen nicht schämst. And Lord Jesus, you are not ashamed of us. Herr Jesus, du schämst dich nicht And you were not ashamed to go to the cross. Und du hast dich nicht einmal dafür geschämt, zum Kreuz And zu gehen. We pray, und wir beten, that you would strengthen us this week, dass du uns stärken mögest, to invite people, Leute einzuladen, to service next week, zum nächsten Gottesdienst, who we would never invite normally. Leute, die wir normalerweise nicht einladen würden. We ask this. Darum bitte. And maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute. You've never received Jesus as your Savior. Und du hast noch nie Jesus als deinen Retter empfangen. You don't have the sense that your sins have been forgiven. Du hast noch nicht das Gefühl, dass deine Sünden vergeben sind. You've never prayed. Du betest es noch nie. God, forgive me. Gott, vergib mir. And give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Very simply. Ganz einfach. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. And through the blood that was shed. Und durch das Blut, das vergossen wurde. I put my faith in the death, the burial and the resurrection of Jesus Christ. Ich setze meinen Glauben auf den Tod, Beerdigung und Auferstehung von Jesus Christus. Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. I receive you tonight. Ich nehme dich an heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.